Seit vielen Jahren beschäftigt mich diese Frage der Musik. Das war nicht immer so. In meiner Jugend habe ich viel gesungen, nicht allzu viel musiziert, obwohl ich einmal lernte, die Gitarre zu spielen. Aber seit vielen Jahren beschäftigt mich die Qualität der Musik immer wieder. Immer wieder ist man konfrontiert worden mit dieser Frage und man war eigentlich etwas hilflos an dieser Stelle. Wenn ich gute Musiker kennenlernte, dann war ich daran interessiert, diese Frage mit ihnen zu besprechen. Aber man hat in der Reich Gottesarbeit so viel zu tun, dass man nicht immer allen Fragen nachgehen kann. Und so musste diese Frage lange unerledigt bleiben. Aber sie drang immer wieder und wollte eine Antwort haben. Und wenn man sich verantwortlich fühlt für die Gemeinde Jesu im Allgemeinen, dann möchte man etwas tun. Und dann hat der Herr Möglichkeiten gegeben, mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit einiger Regelmäßigkeit, und so sind wir dieser Frage nachgegangen. Aber eben weil ich kein Musiker bin, obwohl ich sehr viel mit Musik zu tun gehabt habe, ist diese Frage immer noch eine nicht zu Ende geführte. Was ich heute Nachmittag sagen will, geschieht auf die Anfrage hin, etwas zu sagen, wird aber immer noch in starkem Maße bruchstückhaft sein. Sollte der Herr es schenken, dass ich auf eine bereits erfolgte Einladung noch einmal hierher kommen könnte, zusammen mit einem anderen, dann würden wir gerne etwas ausführlicher über diese Frage sprechen, nachdem wir weitergearbeitet hätten. Aber heute Nachmittag möchte ich einfach einige Gedanken weitergeben. Ich hoffe, dass sie genügend geordnet sind, sodass wir ihnen folgen können. Und ich hoffe, dass sie etwas davon haben, dass sie eine Anregung sein können, weiter der Frage nachzugehen. Vollständig und vollendet werden wir nicht sein, bis Jesus kommt. Aber wir dürfen jetzt schon trotz unserer Unvollkommenheit das Heil in Jesus Christus zum Ausdruck bringen, in Liebe und gegenseitigem Ertragen. Und das dürfen wir an der Hand Jesu. Es ist aber nicht einfach, denn wir haben wirklich an dieser Stelle ein Problem. Und wir sind uns in diesem Problem nicht alle einig. Das ist das Problem, dass wir uns nicht einig sind. Es gibt auf diesem Gebiet seit einiger Zeit bereits sehr starke Auseinandersetzungen. Und das droht, Kinder Gottes auseinanderzureißen. Sie sind mehr oder manchmal auch nur weniger polarisiert, das heißt auseinandergetrieben wie Nord- und Südpol. Und es erhebt sich die Frage, ist es nun jedem überlassen, selbst seinen Weg zu finden? Oder gibt es vielleicht eine Person in dieser Welt oder eine Regel irgendwo, wonach wir uns alle ausrichten könnten oder gar sollten? Wie löst man dieses Problem der Uneinigkeit in der Frage der Musik? Nun, das können wir tun, indem wir einfach weiterfragen. Wir sollten nicht ruhen, denn wir wollen Antworten haben. Wir geben uns manchmal zu früh zufrieden. Wir können uns also folgende Fragen stellen: Kann Musik überhaupt bewertet werden? Kann sie gut oder schlecht sein? Wie sollte man das dann erkennen? Sollte die Frage mit Ja beantwortet werden, dass sie gut oder schlecht sein könnte. Man spricht davon, aber ist das der Fall, Und wenn es der Fall sein sollte, wie sollte man das wissen? Solchen Fragen sollte man nachgehen. Für einen Christen ist die Schrift die höchste Autorität. Und deshalb wurde zu Anfang aus dieser Schrift gelesen. Für ihn ist also die Schrift höchste Autorität oder für uns. Und deshalb wollen wir dieser Schrift heute Nachmittag zwei grundsätzliche Fragen stellen. Die eine lautet, erste, die grundsätzliche, gibt es Maßstäbe, anhand von welchen man Musik bewerten könnte? Lesen wir die Schrift mit Aufmerksamkeit, so machen wir folgende Feststellungen. Erstens, die Schrift behauptet, allgemein gültig zu sein. Es gibt Christen überall in der Welt und die haben alle Gottes Wort. Gottes Wort spricht zu allen Menschen in dieser Welt, ganz besonders zu den Kindern Gottes. Und es ist dieselbe Bibel. Und sie alle lesen diese Bibel, diese Heilige Schrift. Es gibt viele Übersetzungen und dennoch gibt es nur eine Schrift. Und diese Bibel sagt uns allen, dass Gott für uns allgemein Herr ist. Es ist keiner ausgenommen und diese Herrschaft bekundet sich im Wort Gottes. Das Wort Gottes behauptet, über jeden Menschen Herr zu sein, zu bestimmen. Das ist sehr wichtig, dass das für alle Menschen auf der Welt so ist. Zweitens. Diese Bibel spricht von Schöpfung, gleich zu Anfang. Unter anderem müssen wir dann feststellen, dass der Mensch, der musiziert, von Gott geschaffen wurde. Aber er musiziert nicht nur von sich aus, er pfeift nicht nur oder singt, sondern dieses Pfeifen oder Singen schlägt Wellen, so hat man rausbekommen. Und die sind in der Luft. Und dann gibt es Töne in der Schöpfung. Es gibt Töne in der Materie, es gibt Töne bei den Tieren und Vögeln. Und dann hat der Mensch Instrumente gemacht. Und diese schlagen Töne. Das heißt, es gibt Musik in der Natur. Und diese Natur hat Gott geschaffen. Was ist es nun mit dieser Musik in der Natur? Die Schrift spricht von Schöpfung. Und wenn Musik ein Teil der Schöpfung ist, dann ist es gut, wenn wir unserem Auftrag in 1. Mose 1 nachkommen und diese Schöpfung erforschen. Wir sollen über sie herrschen. Wenn wir über sie herrschen sollen, mit ihr in rechter Weise umgehen wollen, dann müssen wir sie kennen. Wir müssen uns selbst kennen, unsere Stimmbänder, unsere Fähigkeiten. Wir müssen unsere Umwelt kennenlernen. Und weil die Bibel von Schöpfung spricht, ist es wichtig, dass wir die Musik überhaupt erforschen. Und das nennen wir Physik. Das ist die Physik der Musik. Das heißt, wir erforschen das Naturwesen der Musik. Warum gibt es Ton? Was ist Ton? Was ist Reihenfolge von Tönen? Was ist es, wenn ein Ton zu gleicher Zeit mit einem anderen Ton gehört wird? Wenn drei oder vier oder fünf oder sechs gar zu gleicher Zeit gehört werden? Finden wir, dass es manchmal angenehm ist und manchmal schrecken wir fast zurück. Woran liegt das? Wir erforschen also das Wesen, das Naturwesen der Musik und wir erforschen auch den Menschen. Und wir fragen, was ist der Mensch als Musiker? Um das zu tun, müssen wir der Erfahrung nachgehen. Welche Erfahrungen machen Menschen, und zwar alle Menschen in der Welt, in jeder Kultur? Welche Erfahrungen werden hier gemacht mit Musik. Es sind nun sehr viele Studien gemacht worden und wir haben nun einen Haufen von Ergebnissen und können zu einigen Schlussfolgerungen kommen. Ich will nicht viel von diesen heute Nachmittag sprechen, ich will grundsätzliches einiges sagen. Die Schrift spricht also davon, dass der Mensch ein Musiker ist. Das tut sie. Sie spricht in den ersten Blättern schon davon, dass es Musik gibt. Der Mensch ist ein Begabter. Er kann musizieren, er kann singen. Er ist also als Musiker von Gott geschaffen, nicht nur die Musik. Seine Umwelt ist von Gott geschaffen. Und deshalb untersuchen wir diese zwei. Der Mensch ist aber nicht nur geschaffen, gleich zu Anfang der Bibel lesen wir, dass er gefallen ist. Das heißt, in Rebellion gekommen ist gegen seinen Schöpfer. Das ist sehr tragisch. Damit kommt ein Störfaktor hinein in das Leben des Menschen. Aber nicht nur in das Leben des Menschen. Er ist jetzt nicht mehr so Musiker wie vorher. Er ist fehlerhaft und er missbraucht diese Gabe. Nicht nur das, sondern seine physikalische Welt, die Umwelt, ist von Gott beeinträchtigt worden. Der Mensch ist in sich gefallen, ein Sünder geworden. Er fehlt, er sündigt in allem, das er tut. Und zweitens, anschließend, nicht mit dem Sündenfall selbst, sondern anschließend hat Gott gesprochen und hat dann einen Riss durch die Schöpfung gezogen. Durch seinen Leib, der wird sterben, der wird schwitzen, der wird leiden. Paulus sagt, er ist der Nichtigkeit oder der Verderblichkeit, dem Enden ausgesetzt. Er ist diesem ausgeliefert. Der Mensch ist also ein Sterbender, ein Schwacher geworden. Und seine Umwelt ist gekennzeichnet von diesem Riss. Die Töne sind nicht mehr dieselbe wie damals. Es ist ein anderer Ton in die Schöpfung hineingekommen. Ein Seufzen, sagt Paulus, ein Stöhnen. Aber auch ein Hoffen. Und alles dieses macht sich bemerkbar in der Musik. Mit dem müssen wir rechnen. Der Mensch ist also gefallen, von Gott abgefallen. Das heißt, er ist ein Irrender und alles, all sein Schaffen ist nun unvollkommen, wenn nicht oft verkehrt. Manchmal sagt man, Musik ist von Gott geschaffen und deshalb können wir alle Musik, weil sie von Gott geschaffen ist, gebrauchen. Das ist eine zu schnelle Schlussfolgerung. Das verkennt das Wesen der Schöpfung. Denn nicht alles, was da ist, ist von Gott geschaffen. Das Haus, in dem wir uns jetzt befinden, ist nicht von Gott geschaffen. Es wurde von Menschen geschaffen. Unsere Kleider wurden nicht von Gott angefertigt, wie die ersten von Adam und Eva. Die haben Menschen angefertigt. Nicht alles, was auf dieser Welt ist, ist von Gott geschaffen, sondern die Bausteine. Die Bausteine sind von Gott geschaffen und der Mensch macht nun aus dem, was Gott gemacht hat. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem, was Gott wirklich gemacht hat und dem, was wir machen dürfen und überhaupt machen. Das heißt, so wie wir die Bausteine der Welt aus der Erde, aus der Materie, aus Metall und so weiter gebrauchen können, um unsere Rebellion gegen Gott zum Ausdruck zu bringen, so können wir auch die abstrakten Gaben Gottes, und Musik gehört zu den, ist wohl die abstrakteste der Künste, trotz dessen, dass sie physikalisch hörbar ist, Sie hat etwas sehr stark Geistiges an sich. Alle Materien oder alle Elemente, alle Bausteine, die Gott geschaffen hat, seien sie materiell oder geistiger Art, können missbraucht werden, sogar vom Teufel. Gott lässt das zu. Es gibt auch Krankheit in dieser Welt. Und es gibt Krankheit in der Natur. Und es gibt das Krankhafte im Wirken des Menschen. Das Schaffen des Menschen ist sehr stark von Verunstaltung gekennzeichnet, sehr oft. Deshalb ist man etwas zurückhaltend, wenn man über Musik spricht. Man sollte etwas langsamer denken und etwas langsamer sprechen. Warum? Das will ich noch weiter ausführen. Nicht alle Musik ist also von Gott geschaffen, nur die Bausteine. Ein Beispiel. Wir Menschen sind geschlechtlich. Die Geschlechtlichkeit ist von Gott geschaffen. Aber das heißt nicht, dass alle geschlechtlichen Akte von Gott sind. Ich glaube, das sollte genügen, um zu zeigen, dass diese Argumentation nicht ganz zutrifft. Wenn Gott Musik geschaffen hat, dann wollen wir sie schöpfungsgemäß gebrauchen. Und deshalb wollen wir, weil die Bibel von Schöpfung spricht, die Art, das Wesen, das Gott hineingelegt hat in diese Bausteine, untersuchen. Aber es ist noch ein weiteres Ereignis, von dem die Bibel spricht. Sie spricht von Schöpfung und von Sündenfall und was dann anschließend geschah. Sie spricht auch von einem Eingreifen Gottes in diese tragische Welt. Sie spricht davon, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist, um die Dinge anders zu machen. Gott lässt die Welt nicht so, wie sie ist. Er will sie ändern. Und er hat damit begonnen, indem er diese Rebellion, diese Auflehnung des Menschen gegen Gott auf sich genommen hat und die von ihm selbst ausgesprochene Strafe selbst trägt in Jesus Christus. Und wir sollten nie aus dem Staunen kommen über diesen Einsatz Gottes, dass er unsere Schuld trug, unsere Auflehnung gegen ihn, sodass Gott von Gott verlassen wird am Kreuz. Aber das ist unsere Hoffnung, dass es an unserer Stelle geschah. Und nun ist Rettung möglich. Vergebung der Schuld, die im Garten Eden begann, und Veränderung in dem Wesen der Natur. Das geschieht nicht alles auf einmal. Deshalb spricht die Bibel noch von einem anderen Ereignis, das noch bevorsteht. Sie spricht davon, dass eines Tages Gott seinen Rettungsweg zu Ende führen wird und diesen Riss, diesen Herbst, der in der Natur herrscht, diesen Tod wird er wegnehmen und er wird alles neu machen. Möchten Sie nicht dabei sein und die Musik einmal hören, die es dann gibt? Das wird wunderbar sein. Ich weiß nicht, ob Jesus dann selbst Dirigent sein wird. Ich möchte nur zu gern dann singen. Ich habe unter sehr guten Dirigenten singen dürfen. Und ich glaube, keiner würde diesen übertreffen. Ich weiß nicht, wer es sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit einem Dirigenten geschieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gut darunter auskommt. Dass wir dann wirklich jeder gut singen kann, mit vollkommener Stimme. Der Mensch ist also Gegenstand eines Rettungsunternehmens Gottes. Er kann neu ausgerichtet werden, schon heute, aber die Rettung ist noch nicht vollständig und sein Wirken, auch sein Musizieren bleibt unvollkommen. Er ist aber auf Hoffnung ausgerichtet und diese Hoffnung darf zum Ausdruck kommen in der Musik. Das tut sie auch immer wieder. Diese Sehnsucht nach vollkommener Rettung aus unserer Misere lässt die Kunst in eine gewisse Höhe steigen. Diese Ereignisse, Schöpfung, Sündenfall, Golgatha und Auferstehung und dann die Vollendung, das sind vier Ereignisse, die das kunstvolle Schaffen des Menschen kennzeichnen. Und wenn wir von Musik sprechen, dürfen wir diese vier Orientierungspunkte nicht vergessen, als ob das nicht wäre. Wir haben nicht mehr Musik in einem leeren Raum und können dann einfach so von Musik sprechen. Es gibt nicht jetzt nur die Musik, es gibt noch was anderes. Zu lange hat man von der Musik gesprochen in objektiver Weise und vergaß den Musiker. Und zu lange hat man die Umwelt von Musik und Musiker vergessen. So viel zu diesen Ereignissen, aber die Bibel spricht noch von etwas Weiterem. Sie hatte gesagt, sie ist allgemeingültig. Und dann spricht sie von diesen vier großen Orientierungsereignissen für unser Thema. Weiter ist zu sagen, dass die Bibel davon spricht, dass Gott ganz bestimmte Vorstellungen hat über die Kunst des Menschen. Gott ist interessiert an Musik. In Philipper 4, Vers 8 heißt es einmal, im Weiteren, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denkt nach. Man sollte zuerst denken, bevor man Laute macht, so sagt Paulus. Und jeder sollte sich darüber Rechenschaft geben, ob das, was er zum Ausdruck bringt an Lauten und Tönen, dass das wohltönend ist. Gott hat bestimmte Auffassungen. Etwas ist wohltönend und etwas ist nicht wohltönend. Und somit ist schon die eine Frage beantwortet, mit nur diesem Bibelvers, aber es gibt noch mehr, dass es schon gute Töne gibt, gute Laute, gute Rede, gute Musik und schlechte Laute und Töne und so weiter. Nun will Gott das Schöne, so sagt es Paulus in 1. Korinther 14. Wenn Gott gedient wird in der Versammlung seiner Gemeinde, wenn seine Leute, seine Menschen zusammenkommen und ihn vor Augen haben und ihn vor Ohren, dann will er das Schöne unter uns. Es gibt zwei Wörter, die gebraucht Paulus am Ende von 1. Korinther 14. Und alles, was er gesagt hat, wird in diesen zwei Ausdrücken zusammengefasst. Was Menschen, wenn sie zusammenkommen und Gott vor Augen und Ohren haben, tun, soll einmal schön sein und es soll Ordnung haben. Ordnung heißt, dass eins nach dem anderen kommt. Und dass es eine gewisse Gestalt hat, eine Gestalt, die sinnvoll ist, nicht ein Durcheinander. Es ist auch der Zweck des Anreihens der Beiträge, dass jeder Beitrag als Einzelner verstanden werden kann. Wir sind nämlich so geschaffen, dass wir nicht wie Gott alles auf einmal hören können. Wenn heute Nachmittag gebetet wurde, gesprochen wird, dann versteht Gott das. Zu gleicher Zeit aber spricht sonst wo und betet sonst wo noch ein Christ. Und überall auf der Welt darf zu gleicher Zeit gebetet werden und Gott versteht jeden ganz genau, wie wenn nur einer gesprochen hätte. Wir sind dazu nicht fähig. Wir müssen uns also der Schöpfung anpassen. Und wir müssen also uns Gottes Willen anpassen, denn das ist der Wille Gottes in den Dingen, die er geschaffen hat, zum Ausdruck gebracht. Wir müssen also fragen, wie ist das mit dem, was Gott gemacht hat? Und dann müssen wir eins nach dem anderen tun, damit wir fähig sind, damit umzugehen. Gott will Ordnung und er will das Schöne. Und unser Dienst für ihn soll von diesen beiden gekennzeichnet sein. Wir sind also verpflichtet zur Kunst. Wir sind verpflichtet zur Ästhetik, zur Schönheit. Christen sind verpflichtet, das Unschöne, das Unreine in Ton und sonst auszumerzen. Daran sollen wir arbeiten. Er gibt uns Zeit dazu. Er sagt immer wieder in der Bibel, werdet so. Und er weiß, dass wir, bis er zurückkommt und uns abholt, wir nicht ganz ans Ziel gekommen sein werden. Inzwischen können wir trotz unserer Unvollkommenheit miteinander leben durch die Gnade Gottes. Aber wir hören nie auf, daran zu arbeiten. Unser Leben und unser Schaffen, unser Wirken zu reinigen, zu ordnen. Diese zwei Elemente müssen unser Trachten, unser Schaffen kennzeichnen. Es ist also notwendig, dass wir einen Sinn bekommen, dass wir verstehen, was Gott sagt und was er will. Das haben wir schon gehört. Es gibt einige Ausdrücke, die setzen dieses eigentlich voraus, dass man weiß, was richtig ist. Es gibt einiges, das ist schön, und es gibt einiges, das ist nicht schön. Es gibt einiges, das ist richtig. Aber was ist richtig? Was ist das? Wenn Gott sagt, es soll richtig sein und nicht unrichtig, dann setzt er voraus, dass der Leser weiß, was richtig ist. Es ist also nicht Willkür. Wir sind also verpflichtet, herauszubekommen, ist der Ton richtig oder ist er nicht richtig. Wenn die Bibel von Anstand spricht, Römer 13, Vers 13, oder von etwas, das ausartet, was ist das? Was heißt das, wenn etwas ausartet? Wann ist es ausgeartet und wann nicht? Wann ist es anständig, wann nicht? Wir sind verpflichtet, das zu wissen. Die Bibel spricht davon in Epheser 4, am Ende des Kapitels, dass Christen nicht schreien sollen. Unser Geschrei soll ausgemerzt werden. Alles Geschrei soll weg sein. Was ist Geschrei? Was ist das? Wann hat ein Schreien, ein Rufen, ein Ton aus der Kehle diesen Punkt erreicht, dass er so definiert, so bezeichnet werden müsste oder könnte? Wenn Sie das nicht wissen, dann müssen Sie an die Arbeit gehen. Wir sind verpflichtet, herauszufinden, was Gott sagt. Nicht nur die Wörter, sondern was die Wörter meinen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das ist egal. Wenn die Bibel in Kolosser 3, Vers 8 von schändlichem Reden spricht, und Musik ist Reden, sagt Paulus in Epheser 5, dann muss ich wissen, was ist schändlich, was ist schandhaft und was nicht. Wann bringt es Ehre und wann bringt es Schande? Ich bin verpflichtet, herauszubekommen, was das alles heißt. In Jakobus 3, Vers 13 heißt es, ein Weiser hat ein edles Verhalten. Was ist edel? Wann ist es edel und wann ist es nicht mehr edel? Verstehen Sie? Das sind alles Ausdrücke, die setzen voraus, dass etwas richtig ist und etwas nicht richtig ist. Das ist nicht so greifbar, wir müssen daran arbeiten. Wenn Salomo sagt, alles hat seine Zeit, dann darf es keine Einebnung der Empfindung geben. Was heißt das? Dann ist es nicht egal, was zu irgendeinem Zeitpunkt angebracht ist. mit welchem Ton ich rede. Man sagt, Töne sind egal. Der eine denkt sich dabei dies, der andere das. Moment einmal. Wenn ein sehr bekannter, geachteter Politiker oder eine ehrenvolle Person gestorben ist, dann weiß der Diskjockey in der Radiosendungsstation genau, was er jetzt zu spielen hat. Das erleben wir immer wieder. Dann wird das Programm umgestellt. Leider dauert das nicht zu lange an. Und dann kommen wieder die anderen Töne. Es macht schon einen Unterschied, zu welcher Zeit man etwas tut. Alles hat seine Zeit. Welches ist die Zeit? Und was sage ich oder was tue ich oder was bringe ich hervor zu irgendeiner ganz bestimmten Zeit? Was ist hier heute Nachmittag angebracht in dieser Situation? Was wird anschließend angebracht sein in den Häusern? Was ist morgen angebracht? Alles hat seine Zeit. Verhält man sich auf einer Hochzeit wie auf einer Beerdigung? Oder umgekehrt? Bei einer Geburt wie am Sterbebett? Alles hat seine Zeit. Singt man dasselbe Lied zu jeder Zeit? Die Bibel setzt voraus, dass es Unterschiede gibt. Der Sozialismus der Töne ist nicht von Gott. Es ist nicht alles eins. Es gibt Unterschiede. Die Bibel sagt durch den Mund Jesajas, durch seine Feder, wehe, wer süß bitter nennt und bitter süß. Der steht unter der Gerichtsdrohung. Es ist nicht von ungefähr, ob ich etwas süß nenne oder bitter. Und wer in Geschmackssachen die Grenzsteine verlegt, wer in Geschmackssachen süß, bitter und so weiter, wer dort die Grenzsteine verlegt und süß, bitter nennt und bitter süß, der steht unter Gerichtsdrohung. Die Wahl des Geschmacks mag frei sein, aber nicht die Definition des Geschmacks. Sie mögen einen süßen Saft vorziehen und lieber Orangensaft trinken als Karottensaft oder Rübensaft. Das mag sein. Aber wir sollten uns doch einig darüber sein, wie Birnensaft schmeckt und wie Orangensaft schmeckt, damit wir miteinander darüber sprechen können. Wir sollten uns über die Farben einig sein, sonst können wir nicht miteinander mehr sprechen. Die Sprache, die Kommunikation darf nicht abreißen. Jesus starb, damit wir miteinander sprechen können. Wussten Sie das? Wir sollen aufeinander achten, sagt der Hebräerschreiber. Das setzt aber voraus, dass wir in unseren Auffassungen über das, was richtiges Verhalten ist und was gesund ist, uns einigen. Wenn ich auf Bruder Wölk Acht geben soll, dass er es richtig macht, dann müssen wir uns einig darüber sein, was richtig ist. Und wenn das umgekehrt der Fall ist, genauso. Sonst kann ich ihm sagen, du hast kein Recht mehr, etwas zu sagen. Ich halte es für richtig. Und dann zerbricht die Gemeinschaft und wir gehen auseinander. Und das will Jesus nicht. Denn wir sind Glieder voneinander. Die Bibel sagt, wandelt in der Weisheit. Was ist weise? Kolosser 4, 5 und 6. Die Bibel spricht zu allen Menschen, hatten wir anfangs gesagt. In allen Kulturen sollen Menschen umkehren von ihrer Sünde und ihrer Auflehnung gegenüber Gott und sollen auf die Weisung Gottes in der Bibel hören. Das Haupt der Gemeinde fordert Einigkeit in dieser Gemeinde. Wenn jeder von uns wissen soll, was weise ist und so weiter, dann darf die Auffassung des einen über was weise ist oder was richtig ist oder was wohllautend ist, nicht unterschiedlich sein von dem, was der andere für einig oder für wohllautend achtet. Wir haben also zweierlei. Jeder von uns soll eine feste Vorstellung haben, Römer 14, von dem, was gut und richtig ist. Und zweitens, weil wir uns einig sein sollen, muss diese Auffassung über das, was wohl klingt, dieselbe Auffassung sein. Gerade da ist der springende Punkt. Man sagt, ja, ja, das baut mich schon auf. Aber der andere ist gerade gegenteilige Auffassung. Und das, sagt die Bibel, geht nicht. Wir sind nicht nur aufgefordert, jeder für sich zu wissen, was anständig ist oder was richtig ist, sondern wir sind zweitens aufgerufen, dieselbe Auffassung zu haben. Das ist eine hohe Aufforderung. Und das ist eine sehr große Aufgabe. Wir werden wohl letztlich ihr nicht ganz nachkommen, bis Jesus kommt. Aber wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und jeder, so wie im Buche Richter, seinen eigenen Weg gehen. Das ist ja genau, was Gott in Jesaja 53 sagt über die Sünder. Jeder, wie Schafe ohne Hirte, ging seinen eigenen Weg. Und dazu stirbt doch Jesus in Jesaja 53, dass wir wieder zusammenkommen wie eine Herde. Und heute macht man das zu einem Prinzip. Jeder hat die Freiheit zu machen, wie er will. Das Haupt der Gemeinde fordert Einigkeit in seinem Volk. Es gibt also Vorstellungen bei Gott über das Schöne und wir sind verpflichtet, diese zu entdecken und über sie zur Einmütigkeit zu gelangen. Da kommt man mit einem sehr schönen Argument manchmal. Und sagt, aber das ist doch eine Frage des Gewissens. Gut, Paulus greift diese Frage auf. In Römer 14. In gewissem Maße ist es schon eine Sache des Gewissens, wenn wir uns nicht einig sind, dann sollte jeder sich klar werden in seinem Gewissen, was richtig ist. Das ist der erste Schritt. So sagt es Paulus am Ende des Kapitels. Es ist Sünde, wenn ich mir im Unklaren bin, das ist Unglaube. Das heißt, ich kann wachsen in der Erkenntnis, aber ich soll bestrebt sein, zu wissen, was richtig ist. Nun sagt Paulus, kann das Gewissen des einen unterschiedlich sein vom Gewissen des anderen. Und was jetzt? Und gerade hier kommt die Antwort. Es bleibt nicht eine Gewissensfrage. Das ist der erste Schritt, aber es bleibt nicht dabei. Denn wir sind uns immer noch uneinig. Der eine kommt mit gewissen Leuten am Samstag zusammen, um anzubeten, sagt Paulus. Und die anderen kommen am Sonntag zusammen. Der eine ehrt diesen Tag und der andere den. Und so geht eine Kluft, ein Riss zwischen Gemeinde Jesu, zwischen Samstag und Sonntag. Und das soll nicht sein. Wir waren in Willingen zusammen. Und da haben wir uns mit verschiedenen Texten, unter anderem, auch mit denen in der Apostelgeschichte beschäftigt. Und wir haben gefunden, dass gerade der Heilige Geist will, dass kein Riss da ist. Die Apostelgeschichte sagt uns das. Und gerade die Texte, die Lukas gebraucht, und er schreibt durch den Heiligen Geist, gerade die Texte, die er dazu schreibt, dass Gemeinde Jesu eins sein soll, gerade die Texte werden vom Feind gebraucht. Welch eine Tragödie. Und gerade die Brücke zur Einheit wird heute als Anhaltspunkt gebraucht, um uns in der Isolierung zu halten, dass jeder für sich bleibt. Die einen singen so und die anderen singen so. Und das ist eben eine Gewissensfrage. Nein, es ist nicht eine Gewissensfrage, letztlich. Es ist eine Frage des Willens Gottes und nicht meines Willens. Und mein Gewissen hat sich dem Willen Gottes zu unterordnen. Und obwohl ich unterwegs nach meinem Gewissen fragen soll, ist das noch nicht das Letzte. Denn mein Gewissen soll sich dem Willen Gottes unterordnen. Und ich bin verpflichtet zu wissen, was sagt Gott. Und aus Liebe zum Bruder frage ich, was sagt dein Gewissen? Und wir wollen dasselbe Gewissen haben. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Denn Paulus sagt in Römer 14, der Schwache soll stark werden. Er soll nicht schwach bleiben. Letztlich gilt Gottes Regel, gleichwohl für alle, schwach oder stark. Es heißt dann, jeder muss tun, was er eben für recht hält. Eine andere Version dieses Arguments. Eben nicht soll jeder tun, was er für recht hält. Das ist ein Ausdruck der Zerbröckelung. Und das will der Feind. Seit dem Mittelalter, in der Geschichte Europas, ist die Gesellschaft, die Kultur auf dem Wege der Zerbröckelung. In diesem Rahmen kann ich jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. Man weist darauf hin, dass Menschen früher sich noch viel stärker bewusst waren, dass sie eine einheitliche Gesellschaft waren. Zur Zeit der Bibel zum Beispiel war es eins der schwerwiegendsten Verbrechen, einen, der unterwegs war, nicht aufzunehmen als Gast. Heute denkt man sich nichts dabei. Man wusste, man ist eins mit ihm, wir gehören zusammen und ich bin für sein Leben mitverantwortlich. Man hatte eine Lektion gelernt von Kain und Abel. Wir dürfen einander nicht so einfach aus dem Leben stoßen oder entlassen. Wir gehören zusammen. Und nur die tiefstgefallensten, wie in Sodom oder Gomorra, die sind nicht gastfreundschaftlich. Man wusste um die Einheit der Familie, und die zerbröckelt heute. Und heute ist man zufrieden mit einer einfachen, flachen, faden Toleranz. Wir sind uns eben nicht einig, aber Toleranz, das ist noch so ein Faden, der könnte uns zusammenhalten. Und inzwischen sind die Isolierten, die einsamen Menschen wirklich einsam und alleine geworden. Sie können nicht beides haben, ihre persönliche Freiheit und immer noch Harmonie und Glück. Es geht nicht. In der englischen Sprache sagt man, sie können nicht ihren Kuchen essen und immer noch aufheben. Das ist sehr deutlich, nicht? Die Frauen, glaube ich, verstehen das. Heute Nachmittag oder morgen Nachmittag, wenn der gegessen ist, dann ist einer weniger. Der ist dann nicht mehr im Kühlschrank zu finden. Und sie können nicht beides haben, ihre volle Freiheit und machen, was sie wollen, und dann noch glücklich bleiben, weil sie das brauchen. Sie brauchen den anderen. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Im Übrigen musiziert man nicht im Vakuum. Ja, ich mag nun eben diesen Stil. Nun, wenn Sie den mögen, dann ziehen Sie sich zurück hinter vier Betonwände. Und dann musizieren Sie dort. In dem Moment, wo Sie jemanden haben, der Sie hört, sind Sie von Gott aus ihm gegenüber verpflichtet. Sie sind nicht mehr allein. Und Sie verfügen nicht über ihn. Alles, was wir hören, bestimmt uns. Und Musik bestimmt uns, bevor die Worte kommen. Und bestimmt uns im Unterbewusstsein, bevor es uns im Bewusstsein bestimmt. Das ist übrigens wissenschaftliche Kenntnis aus der Forschung. Und so sind sie also verpflichtet, zu fragen, darf ich? Früher war noch mehr Höflichkeit. Wenn es in einem Saal warm wurde, in einem Raum, im Wohnzimmer oder irgendwo, und es war eine gemischte Gesellschaft, und ein Mann, dem wurde es zu warm, und er wollte seine Jacke ausziehen, dann hieß es, die Damen gestatten. Darf man das? Das hört man heute nicht mehr, nein? Man macht das einfach nicht mehr. Die Bibel macht uns höflich. Jesus lässt uns denken an den Bruder. Vor Jahren bekamen wir Post, als wir in Kanada wohnten, von einer Missionsgesellschaft. Und die hatten einen Stempel angefertigt, den sie aufs Kuvert auf den Umschlag brachten, wenn sie ihre Post verschickten. Jetzt bekommen wir unseren Brief von dieser Missionsgesellschaft und nebst der Briefmarke steht dieser Stempel von der Post, von dieser Missionsgesellschaft. Und der lautet, bin ich meines Bruders Hüter? Die Antwort stand da gleich. Jawohl. Jawohl. Sie sind es. Keins Frage muss mit Ja beantwortet werden. Ich bin meines Bruders Hüter. Seht aufeinander zu seinem Wohl. Musik geschieht also nicht im Vakuum. Wir sind Teil eines Leibes. Wie in Israel ist das ganze Volk Polizist. Nicht jeder für sich. Sie sind nicht ihr eigener Polizist. Ich bin ihr Polizist. Und sie sind mein Polizist. Jeder schaut nach dem anderen. In guter Weise, nicht in zerstörerischer Weise. Früher hießen die Polizisten Schutzmänner. So, zum Wohl des anderen. Zu starke Betonung auf Geschmack oder Freiheit des Geschmackes ist Ausdruck also von Zerbröckelung der Gesellschaft und treibt Keile in das Gesellschaftsgefüge, isoliert den einzelnen Menschen. Und dort sind wir angelangt in dieser Frage. Sehr stark. Wir sind in einer Krise der Bedeutung. Wenn alle Symbole, Buchstaben und Töne sind Symbole, die Lautstärke ist ein Symbol. Die Länge eines Tons, die Höhe eines Tons, die Lage eines Tons in Bezug auf den Grundton, das weiß die Wissenschaft heute. Jeder Ton in einer Musikskala hat seine Bedeutung und seinen Einfluss. Wenn man eine Reihe von Tönen hört, dann weiß man schon, welches der Grundton ist. Und dann ist ein Abstand, nicht nur ein Abstand, sondern eine ganz bestimmte Beziehung mit einmal zwischen dem Grundton und diesem Ton und zwischen den anderen Tönen, die man gehört hat. Die sind alle symbolisch, haben ihre Bedeutung. Aber wenn alle Symbole, Buchstaben, Ausdrücke, Töne, Wörter, Taten austauschbar sind, wenn es egal ist, nur Assoziation ist, wenn das alles austauschbar ist, ob ich diese Musik spiele oder die, es bleibt sich gleich, solange der Text da, und wenn auch der Text doch sogar manchmal austauschbar ist, dann ist die Identität jeweils weg. Ihre jeweilige Bedeutung dahin. Wenn alles gleich gültig ist, dann ist alles gleichgültig. Passen wir auf, wie wir argumentieren. Wollen wir weise sein? Eins unserer größten Probleme heute, und es ist ein Problem geworden, ist, dass man nicht glaubt, dass es allgemeine gültige Werte gibt. Das haben wir von der Welt und nicht von der Bibel. Dass es nicht allgemein gültige Regeln und Werte gibt. So tief ist der Graben zwischen Menschen, so zerbröckelt ist die Gesellschaft. Wir haben nicht mehr eine gemeinsame Sprache. Das Gespräch muss also verstummen. Wenn jemand sagt, ja, so sehe ich das, oder das ist mir eben mein Empfinden, ja, was wollen wir da noch sagen? Dann gehört das Gespräch auf. Und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und gerade das soll ja nicht sein. Wie können zwei miteinander gehen, fragt der Prophet, wenn sie sich nicht einig sind? Es ist aber nicht zu spät, trotz dieses Problems. Gott ist noch auf dem Plan. Jesus Christus ist immer noch Herr in seiner Gemeinde. Er hat den Thron noch nicht verlassen. Neubelebung und Gesundung ist immer noch möglich. Doch ist Buße notwendig und neue Liebe und demütige Gesprächsbereitschaft die wirkliche Frage ist immer noch, wen liebe ich eigentlich? Mich selbst oder den Bruder, meinen Herrn? Was liebe ich wirklich? Gehört mein Wille ganz meinem Erlöser? Die gegenwärtige Situation darf uns also herausfordern. Sie darf uns auch aus dem Schlaf rufen, aus unserer Bequemlichkeit, hin zum Kampfplatz. Es ist ein Kampf. Denn es ist der Feind, der uns auseinandertreibt und benutzt solche Fragen. Bei allen unseren Problemen ist der unerbittliche Feind nicht weit entfernt. Und wir sollten auch diese Frage einbeziehen in unser Gespräch und unser Verständnis von Epheser 6. Zum Schluss, ich merke, die Zeit ist vorangeschritten, darf ich die zweite Frage vielleicht noch ansprechen und einleiten. Wenn Gott einheitliches Verständnis vom Richtigen und vom Anständigen und vom Angebrachten fordert, welche Kriterien könnten wir dann anwenden? Welche Maßstäbe ansetzen? Lassen Sie mich eins der letzten Sätze aufgreifen. Die Frage ist, bei irgendeinem Dienen, bei irgendeiner Tätigkeit in der Musik, ob ich das alleine tue oder in der Gegenwart von anderen, wem diene ich? Wen liebe ich? Wem diene ich? Kunst, auch die Musik, kann entweder Gottesdienst oder Götzendienst sein. Und der Götzendienst ist manchmal näher, als wir denken. Er ist nämlich sofort da, wo ich nicht wirklich Gott diene. Im Alten Testament dient Musik nicht zur Selbstbefriedigung, sondern zur Ehre und zum Lob und zur Freude Gottes. Man kann solche Schriftstellen sammeln, besonders in der Geschichte von David und in den Psalmen. Immer wieder ist Gott Gegenstand der Musik. Und wenn man dann die gleichzeitige Geschichte der anderen Völker studiert, dann fällt auf, dass die Musik in den anderen Völkern, die nicht den Gott Israels hatten, anderer Art war. Der Zweck des Musizierens im Tempel oder im Gottesdienst dort ist ein anderer. Man schließt dieses manchmal ein, dass man zur Ehre seines Gottes singt, das kann schon sein, aber man ereifert sich und hier kommt zum Ausdruck, dass der Anbetende, der religiöse Mensch, der musiziert, dass er eigentlich von seinem Gott entfernt ist. Und es ist wie wenn er seinen Gott rufen würde, komm. Und er soll kommen und Beschlag von ihm nehmen. Und so geschieht hier zweierlei zur gleichen Zeit. Er ruft seinen Gott, von dem er entfernt ist, und er soll es machen, dass er selbst Freude hat und dass er selbst etwas davon hat. Das heißt, letztlich steht der Heide selbst im Mittelpunkt und er musiziert mit sich selbst am Ziel, als Ziel. Das ist der Unterschied zwischen Israels Musik und der Musik in den umliegenden Ländern. Das prägt dann auch die Art der Musik. Sie darf nicht zu laut sein. Sie darf nicht ablenkend sein. Sie muss eine Hilfe sein, sodass die Worte, die Gott gesagt werden und überhaupt gebraucht werden, damit die zur Geltung kommen. Und zweitens, sie soll dazu mithelfen, dass man sich auf Gott konzentrieren kann. Dass man dann selbst einen Gewinn davon hat, das ist klar. Aber dieser Gewinn ist nicht das Ziel des Kunstschaffens. Man musiziert für Gott zu seinem Lobe, denn Gott ist es, der die Musik geschaffen hat, und er hat Freude an seiner Schöpfung und Freude an seinem Kind, das ihm dabei dient. Im Neuen Testament ist es nicht anders. Im Neuen Testament musiziert man, singt und musiziert mit Instrumenten auch zur Ehre Gottes. Aber es ist noch etwas hinzugefügt. Füreinander. Man dient dem anderen. Das heißt, man dient wieder nicht sich selbst. Nicht meine Interessen, nicht mein Geschmack, nicht meine Vorstellungen, nicht meine Erhebung steht im Vordergrund, sondern dass der andere vorankommt in dem Wachstum zur Christusähnlichkeit hin. Das ist der Sinn des Erbauens. Immer wieder klingt dieses Wort an, erbauen. Aber Erbauen hat ein Ziel, die Gestalt Jesu in meinem Leben. Dazu soll alles, was ich tun, gereichen, dass er ein Stück weiterkommt in der Christusähnlichkeit. Und vor allem natürlich, dass Gott Freude hat und dass er geehrt wird durch das, was ich tue. Das andere ist ein Nebenprodukt. So wie Paulus sagt, er schreibt an Timotheus, der Ackersmann, der arbeitet, der hat natürlich der genießt die Frucht als Erster in diesem Arbeiten. Das ist klar. Wir haben etwas davon. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass man Gott Freude macht. Wenn der Winzer durch den Weingarten geht und sich die Trauben ansieht, dann ist es er, für den die Trauben da sind. Damit er Freude hat. Und das Ziel eines Christen sollte es sein, Gott Freude zu machen. So sagt es Paulus, damit er ein Wohlgefallen hat. So ist es auch in Ehe und Familie, wo Menschen auf engem Fuß miteinander leben. Wenn der Mann die Freude der Frau sucht und die Frau die Freude des Mannes und die Eltern die Freude der Kinder und die Kinder die Freude der Eltern, dann ist alles harmonisch. Dann ist jeder froh. Denn Liebe macht nicht nur den anderen froh, sondern sie erfreut mich. Aber es ist nicht das Ziel des Liebens, dass man selbst froh wird. Es gibt einen Gottesdienst, der Menschen gefällt. Und Amos spricht einmal davon in Kapitel 4, Verse 4 und 5. Und Paulus sagt, dass wir unseren Leib hingeben sollen, und mit dem musizieren wir, dass wir unseren Leib Gott hingeben sollen, als einen ihm wohlgefälligen Gottesdienst. Die Frage ist also, liebe ich wirklich Gott in meinem Musikdienst? Ich glaube, hiermit kann ich zum Schluss kommen für heute Nachmittag. Ich hatte noch vor, jetzt durch die verschiedenen Elemente der Musik zu gehen, aber ich glaube, das muss auf sich warten lassen. Und wir wollen einfach beten, ob es Gottes Wille ist, dass man mal gelegentlich zurückkommt. Aber dann würde ich gern die Musik aufteilen in 6 Elemente: Melodie, Harmonie, Rhythmus und so weiter, Form, Darbietung. Und auch aus der Erfahrung, der wissenschaftlichen Erfahrung und Forschung etwas dazu sagen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich hier jetzt abbreche. Ich hoffe, ich habe uns Mut gemacht, voranzugehen in dieser Frage. Und nicht einfach zu resignieren und zu sagen, ja, wir können doch nichts machen. Wenn wir beten und unsere Bibel weiter durchforschen, dann wird der Herr uns schon einen Weg zeigen. Und wollen wir nie vergessen, Auch wenn wir uns nicht ganz einig sind, es ist dennoch möglich, miteinander in Liebe und Harmonie zu leben. Und das ist so schön, dass der Herr das möglich gemacht hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wollen wir zusammen beten? Wir stehen dazu auf. O Herr, wir danken dir, dass du die Welt nicht so gelassen hast in ihrer Sünde, dass du die Trümmer, die wir zurückgelassen haben, nicht so liegen gelassen hast. Wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist und aufgeräumt hast und dass du immer noch dabei bist, unser Leben aufzuräumen und neu zu gestalten, neu zu bauen. Herr, hab Dank, dass du auch die Musik neu machen kannst und lieblich und schön und harmonisch. Und dass wir neue Freude mit der Musik haben dürfen. O Herr, lass sie uns nicht genommen werden. Lass es nicht verstummen, sondern lass es noch heller und freudiger klingen. Zu deiner Ehre und zu unserer Erhebung. Amen. Amen. Wir haben also eine Liste von Elementen, bei welchen es dann jeweils einige Kriterien gibt. Und ich bin dabei, diese auszuarbeiten, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie auch nicht für unseren Kreis schon fertig zu haben. Hatte das schon lange vor und dann wurde ich krank und so weiter. Aber ich will versuchen, etwas dazu zu sagen. Das erste Element ist die Melodie. Die Melodie ist eine Anreihung von Tönen, und normalerweise zunächst im Rahmen einer bestimmten Tonleiter aufgrund eines gewissen Grundtons. Der kann verschieden sein und sogar die Tonleiter kann verschiedener Art sein. Moll oder Dur und so weiter. Die Melodie gestaltet sich in ihrem Einfluss, in ihrer Wirkung durch die Stellung eines jeden Tons in der betreffenden Tonleiter und jeder Ton bekommt so seine Bedeutung und so steigt eine Melodie mit mehr oder weniger großen Abständen von Noten oder sie klingt wieder ab. Wenn sie ansteigt, das heißt die Töne werden höher oder sie werden dann wieder niedriger, dann sprechen wir von Anspannung und von Auflösung der Melodie. Und so hat sie auch in dieser Weise einen gewissen Rhythmus, der aber nicht zu verquicken oder zu wechseln ist mit dem anderen Rhythmus des Taktes. Dies ist einfach eine Abwechslung von Gestalt. Und dadurch bekommt die Melodie einen gewissen Reichtum. Sie ist dann nicht mehr monoton. Wir brauchen als geschaffene Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat, das ist allgemeine Erfahrung, wir brauchen die Abwechslung. Wir leben also von einem gewissen Rhythmus, von einer Ablösung der Situation. Es darf nicht zu lange eine Situation bleiben. Das ist auch in der Melodie so. Wir sprechen also von einer Anspannung und einer Auflösung. Nun muss ein Ausgleich da sein zwischen Anspannung und Auflösung. Es darf nicht zu stark angespannt werden. Wir Menschen haben nur so und so viel Energie. Und es darf nicht zu stark aufgelöst werden, dann kann es langweilig werden. Wir haben, und es, die Melodie wird nichtig. Dann ist die Melodie eines Stückes wie eine kleine Geschichte. Und sie hat ihr Ziel, ihren Höhepunkt kurz, bei einer guten Melodie, kurz vor Ende dieser kleinen Geschichte. Und im Chor, wenn man übt, ist es gut, diesen Höhepunkt, dieses Ziel, dieses Satzes, dieser Notenzeile zu erkennen und daraufhin zu zielen, dorthin zu singen. Und dann kommt wieder ein Abklingen oder eine Resolution oder Auflösung, das heißt, wir sind jetzt am Ende und man nimmt sich Zeit, dorthin zu kommen. Es muss nicht gerade langsamer gesungen werden, kann aber. Es muss auch ein Ausgleich da sein in dem senkrechten Unterschied zwischen den Tönen. Das heißt, ein gewisses Lied oder ein Musikstück hat eine höchste Note und eine tiefste Note. Und teilen wir dieses Stück auf in Segmenten, dann ist es wieder der Fall. Nun darf ein Stück Musik nicht zu stark einen zu großen Abstand haben zwischen diesen zwei Noten. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine zu starke Anspannung. Und wenn der Unterschied in den Noten nicht so groß ist, nur einige Töne auseinander, dann sprechen wir von Monotonie. Das ist langweilig. Es ist auch hier die Abwechslung nötig. Aber in einem Maß, und das ist das Kriterium, ist es angemessen. Das ist relativ, das weiß ich. Aber die Erfahrung des Menschen im Allgemeinen, und sie können hingehen, wo sie wollen in der Welt, die grundsätzlichen Aspekte der Musik sind dieselben. Man muss allerdings vorsichtig sein, in welche Kultur man kommt. Denn es ist inzwischen herausgestellt worden, dass Kultur eigentlich Ausdruck der Religion ist. Hinter aller Kultur steckt eine gewisse Religion. Die kann verschieden sein. Und wenn jemand islamisch ist, dann muss das nicht die einzige Religion sein, die hinter dieser Kultur ist. Es können mehrere Religionen hinter einer Kultur stehen. Musik gehört zur Kultur. Jetzt darf man nicht jede Kultur und jede Musik gleich werten in der Forschung. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit, dieses Thema. Dann, wenn wir ein Lied haben mit Text, sollte die Melodie dem Text angepasst sein. Und wir erfahren in unserem Wesen, was wir empfinden, wenn eine Musik steigt oder welchen Abstand wir zwischen Tönen haben, ob wir drei Töne überspringen und so ein Triad haben oder ob wir fünf Töne besteigen und so weiter. Das ist ein gewisses Empfinden und die Wörter, die unter diesen Noten stehen, sollten der Note angepasst sein, beziehungsweise umgekehrt, je nachdem, was zuerst da ist und wie man, das heißt, es sollte ein zusammenpassender sein. Eine Hilfe ist es, und das haben schon die alten Musiker erkannt, wie Schütz und Bach, dass wenn der Name Gottes vorkommt, dass es normalerweise angebracht ist, dass dann der Ton für Gott höher steht als die anderen Töne, damit Gott akzentuiert wird. Das ist ein Kennzeichen besserer Musik. Das zweite Kriterium betrifft, beziehungsweise nicht das zweite Kriterium, sondern das zweite Element, ist das Element der Harmonie. Harmonie spricht in sehr starkem Maße das Gemüt an. Harmonie wie auch die Melodie sollte nicht trivial sein, das heißt kleinlich. Eine Melodie kann kleinlich wirken, wenn zu starker Gebrauch gemacht wird von den oberen Tönen in einer Tonleiter, die kurz vor Ende des Tonleiter liegen, das heißt vor der achten Note, vor der Oktave. Wenn diese in umgekehrter Folge kommen, da, da, la, la, la. Wenn diese, die Töne T, La, Sol, wenn die in dieser Reihenfolge zu oft vorkommen, das wirkt irgendwie, mediocre, trivial, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ein deutsches Wort, aber ich meine jetzt unverbindlich, Es ist nicht erhebend, es ist nicht etwas Besonderes, es ist minderwertig. Ja? Minderwertig, ja. Wie? Sehr gewöhnlich, ja. Die Harmonie sollte gesund sein, das ist relativ, das weiß ich, aber man sollte etwas von Harmonie wissen und der Wirkung, Abstand der Nöte und so weiter, der Töne und so weiter. Interessant ist, dass der Mensch es nicht oft gebracht hat, über die Halbton, über den Halbton hinaus. Es gibt gewisse Kulturen, die vielleicht Vierteltöne haben, aber dann wird es schon sehr schwierig für den Menschen, das zu vernehmen. Und es ist dann nicht mehr so sinnvoll. Aber die Verwendung des Halbtons ist wiederum nicht zu empfehlen. Der Halbton hat seine ganz besondere Wirkung. Die Dissonanz, das heißt das Nebeneinander von Tönen, die nur eine Note oder einen Schritt auseinander sind, beziehungsweise sogar nur einen halben Ton auseinander sind, das ist dann eine sehr starke Dissonanz. Das ist dann ein Klang, der uns etwas zurückschrecken lässt, vielleicht zunächst, oder etwas unangenehm ist, aber er ist manchmal wie Gewürz. So wie Pfeffer nicht gerade eine Speise für sich ist, so kann sie aber in Maß eine Speise durchaus bereichern. Wenn aber ein Musikstück zur Hälfte aus Dissonanzen besteht, dann darf sie gewertet werden als minderwertiger, als eine Musik, die sie hier und da einstreut, als Bereicherung. Das heißt, Dissonanzen können anspannen. Wir wollen das nicht auf die Dauer. Und wenn es dann zu einer Auflösung kommt, dann ist es wie wenn wir aufatmen dürfen. Und dass diese Folge von Tönen ist dann eine gewisse Erfahrung, die uns bereichert. Bach ist vielleicht der Musiker, der am besten Verstand umzugehen mit Dissonanzen. Eine Dissonanz sollte eine rechte Auflösung haben. Drittes Element, der Rhythmus. Der Rhythmus ist das tragende Element eines Musikstückes, manchmal sogar treibend oder antreibend. Es gibt verschiedene Rhythmen, verschiedene Arten und dann gibt es auch verschiedene Tempi, verschiedene Takte. Es gibt grundsätzlich zwei Modi oder zwei Arten von Takten, 4 und 3, das heißt 4-4 und 3-4. Jedes hat seinen Platz, es gibt dann Variationen von diesen beiden. Wir haben den 2-2-Takt, der eigentlich eine Verstärkung des 4-4-Taktes ist. Es war für mich interessant zu merken, dass das Lied, das am Anfang gesungen wurde, einen Dreivierteltakt hatte im Vers und einen Viervierteltakt im Chor, im Refrain. Das gibt es schon und das ist eine schöne Abwechslung. Es bereichert, kann ein Musikstück bereichern. Wenn man aber das zu oft tut, dann wirkt es etwas unangenehm. Jeder Takt hat seinen besonderen Beitrag zum Leben. Der 6/8-Takt ist eine Kombination von 3 und 4. In ihm liegt beides, der 3/4-Takt und der 4/4-Takt. Und der 6/8 wie der 3/4, dienen dazu, dass die Musik beschwingend ist, beflügelnd ist. Und ein solches Lied kann sehr erhebend sein und aber zu viel dieser Art lässt einen Menschen unstet werden. Er muss zurückkommen zum Viervierteltakt, denn das ist der Takt des Schreitens. Und das Schreiten ist der Grundmodus, die Grundart des menschlichen Bewegens. Wir müssen lernen, konstant zu sein, vorwärts, Schritt für Schritt. Und nicht einfach hin und her. Ja. Menschen, die mal laufen, mal stillstehen und so weiter, mit denen ist unangenehm, einen Spaziergang zu machen. Ja. Ich denke immer noch an einen Professor in München, wir waren beide eingeladen zum Essen irgendwo in einer Familie und dann machten wir einen Spaziergang. Und er hatte die Art, alle paar Schritte dann stillzustehen, weil er unsere Aufmerksamkeit wohl wahrscheinlich ganz besonders haben wollte, weil er etwas erzählt. Er konnte auch sehr gut erzählen. Aber es ist ein bisschen unangenehm, wieder angehalten zu werden. Man weiß ja nie, wann er das tun wird. Es ist gut, wenn Menschen lernen, regelmäßig zu sein, zur selben Zeit aufzustehen und so weiter, regelmäßige Mahlzeiten. Man hat herausgefunden, dass das sehr wesentlich ist im Leben des Menschen. Aber wenn das zu regelmäßig wird und keine Abwechslung, dann ist es wieder schade. Also wieder ein Maß. Der Rhythmus muss sinnvoll sein und der Absicht des Liedstückes entsprechend. Heute wird fast jedes Lied in gewissen Kreisen fast gleich gesungen, egal was es ist. Das ist dann nicht mehr sinnvoll. Und man kennt offenbar nur eine Art von Singen. Der Rhythmus ist eine Notwendigkeit. Es gibt Musik, vielleicht einiges in der New Age Musik, und hat es wohl schon mal gegeben in der katholischen Kirche, in gewissen, bei den Mönchen. Es gibt Musik ohne Rhythmus. Es ist etwas merkwürdig, diese anzuhören. Sie können keinen Takt erkennen. Einfach eine Reihe von Noten geht auf und ab. Wir finden das vielleicht unmöglich, aber ich habe es gehört und es ist möglich. Aber das ist sehr unnormal. Denn der Rhythmus ist einfach notwendig. Man weiß auch schon seit langem, dass fast das ganze Leben und fast alles in der Natur seinen Rhythmus hat. Der Mensch kennt verschiedene Rhythmen. Er hat den Herzrhythmus, er hat den Atemrhythmus und den Gehrhythmus und so weiter. Nun ist interessant, dass alle Rhythmen, besonders die, die näher zum Willen stehen, wie das Atmen und das Gehen, von einer gewissen Freiheit gekennzeichnet sind. Der Mensch ist nicht eine Maschine. Das Herz ist eine Maschine und deshalb ist der Rhythmus des Herzens auch regelmäßiger. Aber selbst der Herzrhythmus ist nicht vollkommen regelmäßig. Und es ist schädlich, hat man erfahren, für den Menschen, wenn er einem maschinellen Rhythmus, einem absoluten Rhythmus ausgesetzt ist. Das ist aber der Charakter moderner, ganz moderner oder weltlicher Musik. Das kann der Mensch nicht ertragen. Und wenn Frauen, die Kinder kriegen, wenn die diese Musik hörten, dann wird das Kind so geprägt. Und es kann ein sehr unruhiges Kind werden und kann nicht mit Freiheit leben. Der Mensch ist nicht, er muss sich der Natur anpassen. Zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Man hat ja, wenn man eine Woche weg ist, einiges an Wäsche. Und die hatte ich unten in Kleiderräumchen hingelegt, weil ich hatte mir nicht die Mühe genommen, gemacht, sie noch schon jedes Mal einzupacken. Heute Morgen, als ich packte, habe ich jedes Stück in einen Wäschesack getan. Und dann kann es vorkommen, wenn man die Socke in die Tasche tut, dass sie nicht gleich rein will. Plastiktasche ist ja sehr weit, ja. Und wenn dann beim Bemühen, die Socke reinzutun, plötzlich die zugeht, ja, und dann will die Socke nicht rein, was geschieht dann? Je nachdem, wie geduldig sie sind. Nicht wahr? Das merke ich bei mir. Wenn etwas nicht mehr passt, was dann? Und es ist gut zu überlegen, was dann geschieht. Manchmal frage ich mich, wenn etwas nicht klappt, Herr, warum muss das hier so sein? Ich hantiere, mit einmal fällt die Feder aus der Hand. Ja, ich weiß, alles ist vom Herrn. Aber warum lässt du das hier zu? Das ist ja doch unsinnig, denke ich. Aber ich weiß, der Herr weiß schon besser als Herbert Janssen. Und dann frage ich mich, wozu hätte das vielleicht dienen können? Ich bin ja in Eilen, ich bin wirklich überzeugt, das müsste jetzt klappen können. Und ich sehe auch keinen Grund, weshalb ich den Kugelschreiber aus der Hand fallen lassen müsste. Ich bin doch nicht schwach. Aber es passiert einfach. Ja. Warum lässt der Herr das zu? damit Herbert Janssen merkt, dass er nicht über die Situationen verfügt. Es ist, liegt nämlich in uns eine Tendenz, Gott sein zu wollen. Und dann ärgern wir uns, wenn wir es nicht sind. Und wir müssen lernen, uns der Schöpfung zu unterordnen. Das ist ein Stück, wenn wir zusammen die Kinder in die Schule gehen, die merken, wir können jetzt die Gesetze vielleicht aufzählen, die in Betracht kommen, wenn man die Socke nicht in die Tasche reinkriegt. Ja? Gravitationsgesetz und Reibungsgesetz und so weiter und so weiter. Wir müssen damit rechnen. Zum Teil bin ich der Schöpfung unterworfen, aber zum Teil auch nicht. Und ich darf beim Singen eines Liedes, wenn es sinnvoll ist, den Rhythmus etwas ändern zugunsten des Textes, zugunsten dessen, was ich sagen will mit dem Lied. Nun muss es angemessen sein und nicht willkürlich sein. Es ist aber also etwas sehr Interessantes in Bezug auf den Rhythmus. Der Rhythmus kann wiederum, also der Rhythmus sollte nicht mechanisch sein, sondern ein wenig atmen, nicht zu frei sein, nicht zu gebunden sein. Der Rhythmus kann reizen, entspannen, oder er kann reizen oder entspannen, je nachdem. Im Rhythmus haben wir ein Phänomen oder ein Vorkommen, das wir Synkop nennen. Es gibt verschiedene. Zum Beispiel, wenn wir einen Viervierteltakt haben, dann haben wir, oder einen Viervierteltrhythmus, vier Schläge innerhalb eines Taktes. Dann wird der erste Schlag normalerweise betont. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, und so weiter. Drei Viertel. Da, da, da, da, da, da, da. Und jetzt, wenn wir einen Synkop haben, dann kann es so aussehen. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Sie wissen jetzt, wovon ich spreche. Das erlebt man immer wieder, nicht wahr? In der heutigen Musik. Nun ist es so, Jesus hat gesagt, wir werden einmal Rechenschaft geben für jedes Wort, das wir mal gesprochen haben. Was sind Wörter? Wörter haben nicht allzu viel Wert, wenn sie alleine stehen. Ich sage zum Beispiel jetzt Stuhl. Und Sie fragen sich, was will der? Es hat nicht viel Sinn, einfach Stuhl zu sagen. Wörter haben ihre Bedeutung wie ein Ton innerhalb eines Satzes, innerhalb einer Tonleiter in diesem Fall. Und jedes Wort hat seinen Platz im Satz und in diesem Zusammenhang hat es seine Bedeutung. Nun sagt Jesus, wir werden nicht nur Rechenschaft ablegen für jeden Absatz oder Artikel, den wir schrieben oder zum Ausdruck brachten, oder für jeden Satz, den wir sprachen, sondern für jedes Wort. Und Jesus kann sogar die Schrift zur Rechenschaft gleichsam ziehen mit für jeden Buchstaben und für jeden Buchstaben Teil. Und er sagt, die Schrift kann diesen Test bestehen. In der Schrift ist kein Buchstabe, nicht einmal ein Teil eines Buchstabens von ungefähr. Bei uns bleibt er beim Wort stehen. Wir werden Rechenschaft geben für jedes Wort, das wir gesagt haben. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt schreibt ein Künstler ein Stück Musik. Und er tut einige Synkope hinein. Und jetzt versetze ich, ich habe das Musikstück vor mir, das Lied in einem Gesangbuch. Und jetzt versetze ich mich in die Lage des Musikers, als er dieses Stück schrieb. Und er setzte die Noten auch zu Papier. Und hier kam der Synkop. Anstatt Achtelnote hatte jetzt Sechzehntelnote, vielleicht punktiert. Und das steht da. Warum hat er diese Note dahingestellt? Was wollte er sagen? Was wollte er? Kam er dem Wunsch des Sängers entgegen, dass er etwas davon hatte, wenn er es sang? Oder dachte er sich dabei, der Sänger soll jetzt einem anderen damit dienen, dass der Sänger, er wollte, dass der Text zur Geltung kommt? Oder was war sein Ziel? Merken Sie? Ich habe den Eindruck, dass viele Noten in Liedern willkürlich stehen. Sie haben keinen Sinn. Es gibt viele sinnlose Synkope oder vorgezogene oder nachgestellte Betonungen. Zum Beispiel, wenn wir ein Lied haben, jeder, ta, da, da, da, da, ja, jeder, so sprechen Sie nicht, oder? Jeden Tag, nicht jeden Tag oder jeder Tag. Jesus, Jesus. Ja. Überhaupt beim Namen Jesus sollte man sehr vorsichtig sein. Andere Wörter sind vielleicht nicht so wichtig. Schneller zu singen. Für meine Begriffe zu schnell. Es entspricht der Tendenz, nicht zu denken beim Singen. Es ist ja auch nicht notwendig, langsam zu singen, wenn man sowieso nicht denkt. Dann je eher wir das Lied durch sind, je besser. Aber wenn wir denken wollen und dann auch sinnvoll singen wollen, dann ist der Mensch einfach nicht imstande, zu schnell zu singen und beides zu tun. Wir müssen unserer Schöpfung, unserer Geschöpflichkeit Rechnung tragen. Und wir müssen lernen, in dem Rhythmus zu singen, wo wir noch mitdenken können. Die Schrift legt nämlich großen Wert darauf, dass wir richtig denken. Wir wollen, übrigens, die Musik ist Begleiterin des Textes. Sie hilft einfach dazu, dass die Worte zur Geltung kommen. Und das Tempo sollte angebracht sein. Viertens, der Text, 4 oder 5 Kriterien, die ich nur nenne. Er sollte schriftgemäß sein. Wir haben sehr viele Texte, die nicht schriftgemäß sind. Ich habe da einige Beispiele, aber ich habe sie jetzt nicht zur Hand. Er sollte sprachgemäß sein. Dank sei dir, was du mir getan, das ist unmögliches Deutsch. Vergessen Sie das Lied. Oder holen sich einen anderen Text. Aber das ist nicht Deutsch. Es gibt sehr schlechtes Deutsch in vielen Liedern. Nicht nur neuen, auch in alten. Aber vielleicht etwas mehr in neuen. Das Deutsch überhaupt ist schon schlecht, bevor es in das Lied kommt. Sehr oft. Ich las vor einiger Zeit, jemand hatte ein altes Gebet von einem Pfarrer, wohl aus dem vorigen Jahrhundert, angetroffen und hatte das dann publiziert in seinem Rundbrief. Und da hat der Pfarrer unter anderem gebetet, in der Kirche wahrscheinlich, Herr, gib den Deutschen eine bessere Regierung und gib den Regierenden ein besseres Deutsch. Das ist nicht schlechtes Gebet. Es sollte sprachgemäß sein. Es sollte poetisch sein, die Dichtung verkümmert und der Reim ist aus der Poesie gegangen. Das ist typisch bzw. bezeichnend besser. Das Leben verkümmert, wir sind arm geworden. Die Musik fließt aus der Poesie und sie ist nicht mehr schön, sie verliert ihre Schönheit. Das Lied sollte poetisch sein und wenn ein Reim angestrebt war, es muss nicht immer der Fall sein, es kann auch einfach Prosa sein, auch in einem Lied. Aber wenn Reim angestrebt war, dann sollten die Endwörter auch wirklich reimen. Im Deutschen ist man nicht so genau wie im Holländischen, aber so wie es angemessen ist und so wie es sprachlich richtig ist. Es sollte also poetisch sein. Und der Text sollte nicht zu schwer sein und er sollte auch nicht zu viel Wiederholung haben, als wenn wir alle Kinder wären. Wir müssten das alle 3-4 Mal singen, bevor wir es mitkriegten, was das war, was wir sangen. Manche Lieder bestehen heute aus sehr wenigen Wörtern, die dann nur wiederholt werden. Manche Lieder sind aber viel zu schwer. Der Text sollte irgendwie angemessen sein. Und noch die Darbietung, zur Form will ich nicht kommen. Die Bibel sagt, die Darbietung sollte von Herzen sein. Das heißt, ich sollte dazu stehen, was ich sage. Man muss sich darüber denken. Sie sollte der Begabung entsprechend sein. Wir können nicht alle gleich gut singen. In der Gemeinde versuchen wir unser Bestes. Und je mehr gute Sänger es hat, je schöner ist der Gesang. Im Alten Testament legte man großen Wert darauf, dass es gute Sänger waren, die im Chor sangen. Und die da noch am Lernen waren, die waren dann im Reservechor. Und es ist sehr schön, einen Chor zu haben, weil er dazu beiträgt, dass die ganze Gemeinde angelernt wird und herangezogen wird zum guten Singen. Und wenn diese Sänger dann verstreut sind in der Gemeinde, es ist sehr schön, das hilft, dass der Gemeindegesang gut ist. Die Darbietung, das heißt das Singen, das Musizieren sollte von Herzen sein, entsprechend der Begabung. Und er sollte textentsprechend sein. Man sollte an den Text denken und entsprechend singen, was Lautstärke betrifft und so weiter. Gewisse Verse sollten etwas leiser gesungen werden, vielleicht etwas langsamer, vielleicht nicht. Man sollte ein Gespür für den Sinn der Zusammenhänge kommen. Und vor allem sollte man Gott vor Augen haben, wenn man singt, musiziert, damit ihm gedient wird und nicht mir. Vielen Dank.